Die Revue der Mitglieder des Kunstzirkels der Schülerpaläste zum Tag des leuchtenden Sterns fand am 16. Februar im Schülerpalast Mangyongdae statt. Auf der Bühne der Aufführung, die mit dem Prolog »Es knallt am Himmel über dem Dschungelgipfel« das schöne Feuerwerk begann, stellten die Kinder die innigste Sehnsucht und Hochachtung aller Schulkinder des ganzen Landes vor dem großen Generalismus Kim Jong-il, der mit der erhabenen Liebe zu Nachwuchs und Zukunft sein ganzes Leben lang für die neuen Generationen alles eingesetzt hatte, eindrucksvoll dar. Der Darbietung wohnten die Funktionäre des betreffenden Bereiches und des Jugendverbandes und die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang bei.